Sollte ich mich für eine Szene entscheiden, bei der ich mittels einer Zeitreise in die Vergangenheit selbst dabei sein darf, dann für jene, die sich an einem Sonntagnachmittag im Jahr 1943 zutrug und als Kuchenkrieg in die Familiengeschichte einging. Ich fände sie noch etwas wirkungsvoller, wenn sie mit dem Bild einer schwarzen Limousine einsetzte, die es tatsächlich gab. Sie gehörte Rosas Schwiegereltern. Ich habe sie als Kind samt Chauffeur sogar mehrere Male gesehen. Aus meiner Lieblingsszene muss ich sie jedoch streichen. Selbst Wohlhabenden war es in dieser Phase des Zweiten Weltkriegs nicht gestattet, ihr Auto für Privatzwecke zu nutzen. Die Limousinenbesitzer müssen folglich mit dem Zug aus Franken in die Pfalz gereist sein und am Bahnhof von Kaiserslautern ein Taxi genommen haben, das sie vor dem Tor des Gefängnisses ablieferte. Der Besuch dient dem längst überfälligen, immer wieder hinausgeschobenen Kennenlernen von Rosas Eltern und den Eltern ihres Mediziners. Auf beiden Seiten herrscht Argwohn. Man mag sich nicht, seit man gezwungenermaßen voneinander weiß. Für die fränkischen Industriellen ist die Tochter eines Gefängnisbeamten schlichtweg unter ihrem Stand. In den Augen von Rosas Eltern stellen diese Millionäre, die es in wenigen Jahren von einer Metzgerei zum Wurstfabrik-Imperium gebracht haben, nichts anderes als windige Emporkömmlinge dar. Rösche, so warnen sie seit Wochen und Monaten, werde in der hochnäsigen Sippschaft untergehen. Tatsächlich legt Rosa gegenüber ihren zukünftigen Schwiegereltern eine schüchterne Ergebenheit an den Tag, die man von ihr bis dahin nicht kannte. Zur sozialen kommt die konfessionelle Kluft. Rosas Familie ist streng katholisch, die ihres Freundes streng protestantisch. Die Begrüßungen, die noch im Freien ausgetauscht werden, sind von frostiger Höflichkeit. Im Wohnzimmer ist der Tisch gedeckt, mit dem besten Kaffeegeschirr des Haushalts, blütenweißen Stoffservietten und drei Kuchen, die Rosas Mutter gebacken und dafür die Lebensmittelmarken mehrerer Wochen aufgebraucht hat. Ein gedeckter Apfelkuchen, ein mit frischer Sahne unterrührter Käsekuchen auf Biskuitboden und ein Mohnkuchen. Sie gelten in der Familie als Spitzenprodukte der mütterlichen Backkunst. Ob sie den fränkischen Besuchern geschmeckt hätten, ist unbekannt. Sie nehmen nicht das kleinste Stück davon zu sich. Dreist, ohne zu fragen, schieben sie die Kuchenplatte zur Seite, stellen mit bunten Stoffbändern verschnürte Kartons auf den Tisch und entnehmen ihnen pyramidenförmige, aus Marzipan, Schokolade und Stücken feinster Obstsorten geschichtete Törtchen, denen jeder ansieht, dass sie nicht in der Küche einer Hausfrau, sondern in der Werkstatt eines kunstfertigen Konditors entstanden sind. Es ist ein Affront, ein gezielter Anschlag auf die Gastgeberwürde von Rosas Eltern, den sie genauso auch verstehen. Bärbel starkt wie ein Zinnsoldat hinter ihrem Stuhl in die Höhe, Martel fixiert das rot angelaufene Gesicht ihrer Mutter. In Rosas Furcht, die Kontaktaufnahme der Elternpaare könne scheitern, bevor sie überhaupt in Gang gekommen ist, mischt sich ein leises, den verlockenden Törtchen geltendes Bedauern. Der Mediziner, der sich zum Ärger seiner Eltern in der Gefängnisdirektorenwohnung so ungezwungen bewegt, als sei er hier schon zu Hause, greift zum Kuchenmesser, zerteilt den Apfelkuchen in 8 Portionen und legt auf jeden Teller eine. Meine Großeltern, ihre 3 Töchter und er beginnen zu essen. Die Besucher lassen ihre Stücke unberührt, treiben die Unverschämtheit aber auch nicht so weit, sie vom Teller zu räumen, um für ihre Törtchen Platz zu schaffen. Diese landen auf Befehl der Mutter im Müll, nachdem die Wurstfabrikanten wieder verschwunden sind. Angeblich schlich sich Rosa noch in der Nacht in die Küche, um ein paar Törtchenbrocken aus dem Mülleimer zu fischen und im Bett heimlich zu vertilgen. Von diesem Schlusskapitel des Kuchenkriegs hatte allerdings nur Martel Kenntnis. Rosas Trauung fand im Frühsommer 1944 statt, in einer protestantischen Kirche. Am Ende hatten ihre Eltern nachgegeben. Es gab Schlimmeres in dieser Zeit als die Kränkung konfessioneller Gefühle. Der frisch gebackene Ehemann, mittlerweile Militärarzt im Offiziersrang, musste nach einer Woche Hochzeitsurlaub zu seiner Einheit zurückkehren. Um keinen Moment mit ihm zu verpassen, stieg Rosa kurz entschlossen in den Zug, der ihn in den deutschen Osten bringen sollte. Es wurde ein Abschied für immer. Anstatt in die Pfalz zurückzukehren, blieb Rosa, von den Schwiegereltern unwillig, in ihrer Villa einquartiert, in Franken. Sie wollte sich ihrem Mann in seiner Heimat nahe fühlen. Im Spätherbst 1944 erkrankte sie an einer schweren Hepatitis. Niemand von ihrer Familie konnte sie im Krankenhaus besuchen. Als sie einigermaßen genesen war und ihre Entlassung bevorstand, machte sich zum ersten Mal das Herzleiden bemerkbar, das sie durch ihr Leben begleiten und für das sie nie eine genaue Diagnose erhalten sollte. Die so mysteriöse wie allgegenwärtige Hauptkrankheit meiner Mutter hatte immer nur den Namen Herzleiden. Sie lag noch im Krankenhaus, als sie die Nachricht vom Tod ihres Mannes erhielt. Er kam im Januar 1945 beim Bombardement eines Rotkreuz-Lazaretts in Oberitalien ums Leben. Ich glaube, am liebsten wäre sie so lange in ihrem Krankenhausbett liegen geblieben, bis sich irgendwann die Tür öffnete und ein Arzt hereinkäme, auf dessen weißem Kittel ein Schild mit dem Namen ihres Mannes befestigt gewesen wäre. Ab dieser Zeit nahm sie die Position der überempfindlichen, von jedem Lüftchen bedrohten und kaum belastbaren Frau ein, die um Hilfe ruft, wenn eine große Bratpfanne von der Herdplatte gehoben werden muss. Schon dem Gleichgewicht der Gegensätze zuliebe war Martels ganzer Stolz ihre angebliche Bärennatur. Am Ende des Krieges war das Gefängnis von Kaiserslautern eine Ruine und die Familie auseinandergerissen. Mein Großvater wurde nach dem Einzug amerikanischer Truppen sofort festgenommen und im Juni 1945 in ein französisches Internierungslager überstellt, wo er bis 1947 im Straßenbau arbeitete. Meine Großmutter teilte sich mit anderen Ausgebombten eine notdürftige Kellerwohnung. In der Hoffnung, dort sicherer zu sein vor den schweren Bombenangriffen der letzten Kriegsmonate, hatte sich Bärbel zur Familie ihres Verlobten in den Hunsrück geflüchtet. Er war, wie es der Zufall wollte, von Beruf Arzt, wenn auch kein Millionärssohn. Ich weiß weder, wann sie geheiratet haben, noch wo und wie. Es muss in der Nachkriegszeit gewesen und so unauffällig verlaufen sein wie Bärbels gesamte Ehe. Ihre Eltern waren einfach erleichtert, Bärbel, die sie für die lebensuntüchtigste der drei Schwestern hielten, an der Seite eines umsichtigen, stillen Mannes versorgt zu wissen. Er kam mit sämtlichen Familienmitgliedern hervorragend aus, auch mit Martel und meinem Vater, die nach der Einteilung meiner Mutter in die Fraktion der Lauten fielen, obwohl er selbst zu den Leisen zählte. Er war so leise, dass ich mich an seine Anwesenheit bei Familientreffen nur schwach erinnere. Ich vermute, er war immer dabei, schon deshalb, weil Bärbel keinen Schritt ohne ihn unternahm. Er begleitete sie sogar bei ihren Besuchen eines Damenfriseursalons, wo er vermutlich so leise auftrat, dass er kaum bemerkt wurde, nur geduldig neben einem Tischchen mit Frauenzeitschriften saß und erst aufstand, wenn an der Kasse die vierteljährliche Dauerwellenbehandlung oder die wöchentliche Wasserwellenbehandlung von Bärbels dünnen Haaren zu bezahlen war. Rosa und Martel kehrten im Frühherbst 1945 in den Schuldienst zurück. Ein paar Jahre lang führten sie als alleinstehende Lehrerinnen an Dorfschulen das gleiche Leben, Rosa in Oberfranken, Martel in der Westpfalz. Die Lebensmittel, die Martel von den Bauern mitbrachte, ernährten im Hungerwinter 1946 die gesamte Belegschaft der Kellerwohnung, in der auch mein Großvater nach der Rückkehr aus dem Internierungslager unterkam. Das Spruchkammerverfahren der Alliierten hatte ihn als minder belastet eingestuft. Es kam ihm zugute, dass er 1942 bei einem Brand des Gefängnisses von Kaiserslautern entschieden hatte, die Gefangenen aus ihren Zellen zu lassen, um sie vor dem Feuer zu schützen. Der Brand wurde schnell gelöscht, kein einziger Gefangener hatte versucht zu fliehen. Ein richtiger Nazi, schärfte mir meine Mutter ein, hätte nicht so human gehandelt. Sie nannte ihren Vater einen halben Nazi. Und ich ließ es irgendwann bleiben, sie darauf hinzuweisen, welche Bedeutung das Wort »halb« in der Terminologie der nationalsozialistischen Rasselehre gehabt und dass es sogenannte Halbjuden bezeichnet habe. Richtiger oder halber Nazi, auf den Posten eines Gefängnisdirektors konnte mein Großvater in der Bundesrepublik nicht zurückkehren. Ohnehin ging er bereits auf die 60 zu, wodurch sich die Frage seiner beruflichen Verwendbarkeit auf einfache Weise lösen ließ. Er wurde Ende der 40er Jahre früh pensioniert. Als Ausgleich für seine politische Vergangenheit allerdings niedriger besoldet, als es seinem Beamtendienstgrad unter Hitler entsprochen hätte. Bis er die Pension erhielt, war Martels Gehalt die einzige Existenzgrundlage ihrer Eltern. Sie hielten es für selbstverständlich, weder von Rosa, von Bärbel oder deren Mann einen entsprechenden Beitrag zu erwarten. Ob von den Zeitumständen bedingt oder aus Anhänglichkeit, vermutlich beides, nahm Martel unversehens den Platz desjenigen Kindes ein, das sich den Eltern verpflichtet und bei ihnen bleibt, auch wenn es längst kein Kind mehr ist. So formte sich das Muster, an dem sich nie wieder etwas ändern sollte. Zwei Schwestern heirateten, bauten ihre eigenen Familien auf, sparten auf ihre eigenen Häuser, die dritte nicht. Ich bezweifle, dass ihr Vater je das Paradoxe dieses Musters erkannte. Ausgerechnet die Tochter, die er am wenigsten gewollt hatte, wurde die Stütze seines Lebens. Vielleicht sah er darin sogar eine gewisse Logik. Indem Martel für ihn sorgte, konnte sie die Enttäuschung abbezahlen, die sie ihm mit ihrem Mädchengeschlecht bereitet hatte. Vielleicht sah sie es insgeheim genauso. Unverzichtbar zu sein, ist nicht dasselbe wie geliebt zu werden, aber es kommt doch ein wenig in die Nähe davon. Mitte der 60er Jahre erlitt mein Großvater einen Schlaganfall. Seine linke Körperhälfte blieb für immer gelähmt. Er brauchte Hilfe beim Waschen, Rasieren, An- und Ausziehen. Er musste beim Hinsetzen und Aufstehen gestützt werden. Niemand machte es ihm recht. Jede Pflegerin, die meine Tante für die Vormittage engagierte, wenn sie in der Schule war, lief nach ein paar Wochen davon, weil sie die cholerischen Anfälle des Patienten nicht ertrug. Für jede ihrer Urlaubsreisen musste meine Tante mit ihm feilschen, bis er sich damit einverstanden erklärte, dass Bärbel und ihr Mann für diese Zeit zu ihm kamen und sie vertraten. Denn nur sie, nur Martel, wusste, wie er anzupacken, mit einem Arm unterzuhaken und mit dem anderen im Rücken zu schieben war, um seinen schweren Körper aus dem Bett zu hieven. »Martel, komm«, höre ich ihn durchs Haus brüllen. Und sofort danach die Stimme meiner Tante. »Ach Gott, Vater, ich komm ja schon.« Ich kenne einige Frauen der Kriegsgeneration, die sich von ihrer frühen Verwitwung innerlich nie wieder erholten, obgleich sie nach außen hin ihr Leben meisterten, wie man so sagt. Auch meine Mutter hat sich nicht erholt. Im Gegenteil. Je älter sie wurde, je mehr sie vereinsamte, nachdem mein Bruder und ich das Haus verlassen hatten, um zu studieren, und mein Vater sich immer mehr in sich zurückzog, desto schwerer legte sich das Gewicht einer monumentalen Lebensenttäuschung auf ihr Gemüt. Vielleicht, das habe ich oft überlegt, wäre es ihr besser ergangen, wenn sie doch noch Ärztin geworden wäre. Wenn sie nicht Anfang der 50er Jahre ein zweites Mal geheiratet und sich in jenem Kleinbürgermilieu wiedergefunden hätte, das sie im Grunde verabscheute. Seit sie denken konnte, war sie so tief davon überzeugt, für den gesellschaftlichen Aufstieg geschaffen zu sein, dass sie ein Dasein unter Bedingungen, die sich von denen ihrer Herkunft kaum unterschieden, nur als Abstieg betrachten konnte. Sie ertrug ihr Los wie eine blasierte Lady, die in einer Kutscherkaschemme gestrandet ist und dort widerwillig ausharren muss, weil ein Sturm die Weiterreise verzögert. Aber es gab für meine Mutter keine Weiterreise, nur das Einspinnen in Fantasien vom entgangenen Leben. Sie war nun die Frau eines Volksschullehrers, meines Vaters, und würde es bleiben. Eines Mannes, dessen Verwandtschaft ihr so plump, ja primitiv erschien wie der fränkische Provinzdialekt, den sie lediglich verwendete, um ihn mit rührender Stimme und verächtlich breitgezogenen Vokalen zu parodieren. Mein Vater sprach mit seinen vier Schwestern Dialekt, bei uns zu Hause ein eingefärbtes Hochdeutsch. Er liebte Fußball, Hochgebirgswanderungen, die philosophischen Theorien von Immanuel Kant und politische Diskussionen, bei denen er sich so in Rage reden konnte, dass er alles um sich herum vergaß. Nichts davon war nach dem Geschmack meiner Mutter. Nach dem von Martel wäre es schon eher gewesen. Das lag für mich auf der Hand. Aber immer, wenn ich im Kopf meinen Vater und meine Tante als Paar zusammenzubasteln versuchte, scheiterte das Experiment an einer Unstimmigkeit, vor der keine ihrer gemeinsamen Interessen und sich ähnelnden Wesenszüge Bestand hatten. Mein Vater hätte Martel niemals lieben können, daran gab es keinen Zweifel, er war vernarrt in meine Mutter. Und ob Martel imstande gewesen wäre, meinen Vater zu lieben, blieb in meinen Konstruktionen auch deshalb eine unlösbare Frage, weil ich sie mir als verliebte Frau nicht vorzustellen vermochte. Es ist nicht so, dass meine Eltern über ihre Nachkriegsverlorenheit hinaus nichts geteilt hätten, als sie sich 1948 im Lehrerzimmer der Volksschule von Herzogenaurach begegneten. Eine junge, verwitwete Lehrerin, die drei quälend einsame Jahre auf einem Dorf in Oberfranken hinter sich hatte, und ein nicht mehr ganz junger Lehrer, der es seiner starken Kurzsichtigkeit und seiner mathematischen Auffassungsgabe verdankte, im Krieg als Funker weit hinter der Front eingesetzt worden zu sein. Die neue Kollegin fesselte ihn sofort. Sie unterschied sich in allem, in ihrer eleganten Kleidung, ihrem schwungvollen Verhalten, ihrer kultivierten Wortwahl von den fränkischen Kleinstädterinnen, die er kannte. Er lauschte der Unterhaltung, die sie mit einer anderen Lehrerin führte, wagte aber nicht, sie anzusprechen. Mittags wartete er am Schultor, bis sie herauskam. Er stellte sich ihr vor und lud sie zum Essen ein. »In ein Restaurant?« erwiderte meine Mutter vorfreudig. Aber mein Vater meinte keinen Restaurantbesuch, sondern die Mettwürste und den halben Laib Brot in seiner Aktentasche. Sie machten einen Spaziergang zu dem Weiher, in dessen Nähe sie später wohnen sollten, setzten sich auf eine Bank und mein Vater packte seine Lebensmittelschätze aus. Es wurde ein Ritual und nach ein paar Wochen trafen sie sich auch an den schulfreien Tagen. Sie wussten bald, etwas Existenzielles zu teilen. Sie waren beide unversöhnt mit ihren geknickten Bildungswegen, durch die sie an eine Stelle gelangt waren, die weit hinter der zurücklag, die sie ihrer Begabung zugetraut hätten. Bei meinem Vater war die Kluft noch größer. Rosa hatte immerhin ein reguläres Abitur, eher nicht einmal das. Er kam aus ärmlichsten Verhältnissen, wenn auch nicht aus geistig verengten. Ich habe die Eltern meines Vaters nicht kennengelernt. Mein Großvater fiel 1917 im Ersten Weltkrieg, bei einer der härtesten Schlachten in Flandern. Er soll ein mitreißender öffentlicher Redner gewesen sein, der in der Kaiserzeit von der Rathaustreppe herunter die Programme der SPD pries. Meine Großmutter, der ich angeblich ähnele wie aus dem Gesicht geschnitten, war Vorsitzende des Ortsvereins Sozialdemokratischer Frauen. Sie starb 1936 an Krebs, wohl auch an Not und Erschöpfung. Nach dem Tod ihres Mannes hatte sie allein 4 Töchter und einen Sohn durchbringen müssen, der schon als kleiner Bub durch außergewöhnliche Wissbegier und Intelligenz auffiel. Sie tat, was sie vermochte. Weil ihr das Geld für die Eisenbahnfahrt fehlte, unternahm sie, es muss 1925 oder 1926 gewesen sein, einen 10-stündigen Fußmarsch in die Bischofsstadt Bamberg, wo sie beim Vorstand des Priesterseminars so lange um einen unentgeltlichen Schulplatz für ihren Sohn warb, bis er ihn erhielt. Wenn auch unter der Bedingung, dass sich 2 seiner Schwestern gleichzeitig als Küchenhilfen verdingten. Mein Vater hatte nie beabsichtigt, Priester zu werden, so blieb ihm nur die kürzere Ausbildung zum Volksschullehrer. Die ganz große Liebe war für meine Mutter verbraucht, darüber machte ich mir nie Illusionen. Wenn mein Vater am Sonntagnachmittag nach Nürnberg ins Fußballstadion fuhr, holte sie aus dem Kleiderschrank ihre alten Fotoalben. Stundenlang blätterte sie darin herum, zeigte meinem Bruder und mir die Bilder ihres ersten Mannes. Je älter ich wurde, desto mehr ekelte ich mich vor dem nostalgischen Gefühlssumpf, in den sie uns hineinzog. Desto heftiger wehrte ich mich gegen die stillschweigende Aufforderung, meinen Vater mit dem Mann auf den Fotos zu vergleichen. Dass er schön war, sah ich. Dass er keine Brille mit dicken, die Augen verkleinernden Gläser wie mein Vater trug, das sah ich auch. Dass er sagenhafte Reichtümer besessen und meiner Mutter aus Paris eine goldene Puderdose mitgebracht hatte, wusste ich längst. Die Dose ruhte bei den Fotoalben im Kleiderschrank und die Paris-Geschichte hatte ich 1000 Mal gehört. Ich wollte sie kein weiteres Mal hören. An einem Sonntagnachmittag, ich war 9 oder 10 Jahre alt, riss ich ihr das Fotoalbum aus der Hand, klappte es zu und fragte, »Warum hast du Papi eigentlich geheiratet?« Jahrzehntelang habe ich meiner Mutter diese Frage gestellt. Ihre Antwort war immer die gleiche. Sie variierte allenfalls in der Reihenfolge der Tugenden, die sie aufzählte. Mal sagte sie, weil er ehrlich, geradlinig und anständig war, mal, mich haben seine Intelligenz und sein anständiger Charakter beeindruckt oder einen ehrlicheren und anständigeren Mann hätte ich nicht finden können. Das Wort, auf das ich immer aufs Neue hoffte, sprach sie nicht aus. Im Sommer nach der Geburt meiner Tochter besuchte ich meine Eltern für mehrere Wochen. Es war abzusehen, dass sie, beide schon weit über 70, ihr Enkelkind bestenfalls bis zu seiner Pubertät als junge Frau schon nicht mehr erleben würden, und ich wollte sie wenigstens an seinen ersten Jahren teilhaben lassen. Meine Mutter war selig, wie ausgewechselt. Sie sprang morgens aus dem Bett, als habe es nie ein Herzleiden gegeben. Sie verließ sogar das Haus, was sie lange nicht mehr gemacht hatte, um den Kinderwagen durch den Wald zu schieben. »Aber du musst doch«, fragte ich sie bei einem Spaziergang zum allerletzten Mal, »Papi wenigstens ein bisschen geliebt haben.« Sie beugte sich über den Wagen und lachte meine Tochter an, damit sie zurücklachte. »Ich kenn dich doch«, bohrte ich weiter. »Du bist der absolute Gefühlsmensch. Du hast doch nicht geheiratet, nur weil er ehrlich ist. Da hättest du jeden zweiten nehmen können.« Sie schaute nicht mich, sondern das Baby an, als wäre sie es ihm schuldig, endlich eine erlösende Antwort zu geben. »Natürlich war ich ein bisschen verliebt«, sagte sie. »So halb verliebt.« Ich tröstete mich mit dem Gedanken, sie täusche sich rückblickend im Quantum ihrer einstigen Gefühle, die längst zersetzt waren vom Gift der Lebensenttäuschung. War die Leidenschaft zwischen meinen Eltern auch von Beginn an ungleich verteilt, so kann es doch kein Beginn ganz ohne beflügelnde Hoffnungen gewesen sein. Nächtelang saßen sie gemeinsam über französischen und englischen Grammatikbüchern. Den Stoff aller anderen Abiturfächer brachte sich mein Vater allein bei. Im Frühsommer 1949 fuhr er an mehreren Vormittagen mit dem Motorrad nach Erlangen, setzte sich am naturwissenschaftlichen Gymnasium neben junge Burschen, die halb so alt waren wie er, in die Schulbank und legte als Externer die Abiturprüfung ab. Auf seinem vergilbten Abiturzeugnis stehen in Sütterlinschrift untereinander die Fächer und ihre Noten. Nur in Französisch hat mein Vater eine 2, in allen anderen Fächern eine 1. In der Rubrik »Allgemeine Empfehlung« ist zu lesen, der Abiturient verfüge über ein hohes abstraktes Denkvermögen. Für einen Wimpernschlag stand ihm die Tür zum Hochschulstudium offen. Doch kurz bevor sich mein Vater in Mathematik und Philosophie immatrikulieren wollte, fiel sie ins Schloss. Um den Strom der Kriegsrückkehrer an Universitäten zu schmälern, erließ das Bayerische Kultusministerium eine Jahrgangsgrenze für Studienanfänger. Mein Vater war genau ein Jahr zu alt. Der Plan, Gymnasiallehrer zu werden, später zu promovieren, im nächsten Schritt vielleicht sogar an einer Universität zu unterrichten und mit meiner Mutter ein anderes als das Kleinstadtleben zu führen, war endgültig zerschlagen. »Er hat es versucht«, sagte sie bisweilen und zuckte resigniert mit den Achseln. Nichts brachte mich so auf wie der Vorwurf, der in dem Satz mitschwang. »Was heißt denn versucht?«, brüllte ich. »Ich kenne einen einzigen Menschen, der es geschafft hat, ohne Gymnasium ein Einser-Abitur hinzulegen, und das ist Papi.« Wenn ich nachts aufwachte, hörte ich ihn im Nebenzimmer oft vor sich hin murmeln oder Selbstgespräche führen, die in ihrer zunehmenden Dringlichkeit vermuten ließen, er stehe vor einem begriffsstutzigen Publikum, das er von irgendetwas überzeugen müsse. Eine Zeit lang beschäftigte er sich damit, ein umfassendes neues Steuersystem für die Bundesrepublik auszuarbeiten. Ich hielt es für keineswegs unrealistisch, demnächst mit meiner Familie nach Bonn überzusiedeln, nachdem mein Vater eine Einladung ins Finanzministerium erhalten und sein Steuerkonzept dort persönlich vorgestellt hatte. München wäre mir lieber gewesen. Aber seiner märchenhaften Beförderung zum Ministerialbeamten zuliebe hätte ich auch Bonn akzeptiert. Der Heftordner mit der deutschen Steuerreform gelangte so wenig in die Landeshauptstadt wie in die Bundeshauptstadt, sondern ohne Umwege in eine Schreibtischschublade meines ins Leere dozierenden Vaters.